willkommen zum Uncast Episode 185. Die Schlacht gegen die Bloatware. Das ist auch ein Thema heute, oder das Thema heute. Ja, und natürlich auch wieder jede Menge News. Da gibt's interessante Geschichten diesmal, ja, wenn auch vielleicht einige nicht ganz so lang behandelt werden müssen. Ja. Der Community-Teil heute auch wieder sehr aktiv gewesen. Ja. Und ja, die App der Woche natürlich. Aber ich fange gleich mal an, wie immer, mit dem Thema. Ja, in Korea, da gab's jetzt ein Gerichtsurteil. Südkorea ist der Standort von Samsung, ja, die Heimat von Samsung, und dort hat jetzt ein koreanisches Gericht ein gültiges Urteil erwirkt, und zwar besagt das, dass Bloatware, also das heißt Apps, die installiert werden vom Hersteller beziehungsweise von Netzbetreibern, gelöscht werden können. Müssen. Ja, genau, können müssen, ja. Es muss also eine Möglichkeit geben, diese Software richtig zu löschen und nicht nur zu disablen, ja, wie es zum Beispiel ab Ice Cream Sandwich möglich ist, sondern es muss sich entfernen lassen vom Gerät. Das ist sehr wichtig, meiner Meinung nach ein ziemlich großer Erfolg für die Verbraucher in Korea. Und möglicherweise sendet das auch ein Signal an andere Hersteller weltweit, dass man vielleicht etwas vorsichtiger sein sollte, ja, was man denn draufklatscht schon auf das Handy. Im Community-Teil später habe ich noch eine interessante, habe ich noch ein paar interessante Zahlen, was Bloatware anbetrifft, aber dazu erst später. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass Firmen wie Samsung, sofern sie in Korea noch Geräte verkaufen wollen, wovon ich ausgehe, das dem User ermöglichen müssen, die entsprechenden Programme, zum Beispiel die speziellen Musikprogramme von Samsung, ja, oder dieses S-Voice beispielsweise, ja, und auch alles andere, möglich machen, dass man das löscht vom Gerät. Ob das auch auf die UI auszudehnen ist, das darf bezweifelt werden, aber immerhin, es ist ja schon mal ein großer Vorteil. Was werden die Firmen jetzt denn tun? Werden die das einfach so hinnehmen oder möglicherweise mehr Sachen in die UI so integrieren, dass man es gar nicht mehr rausmachen kann und dann rechtlich nochmal probieren, das durchzusetzen? Vielleicht. Aber ich denke, es geht auf jeden Fall Richtung Sparsamkeit. Gerade Samsung hat da durchaus einiges zu tun. Ich denke, dass es auch ein Signal setzt Richtung Europa. Denn so abwegig wie eine Klage dagegen eigentlich bei uns meiner Meinung nach auch nicht. Ja, ich meine, das ist auch ein Fall für den Verbraucherschutz. Ja, weil Software, einzelne Apps, die sich nicht deinstallieren lassen, finde ich schon schwierig. Ja. Vor allem, wenn es dann in die Extreme geht. Ich habe eine Bekannte, bei der funktioniert das Handy ja quasi nicht mehr richtig, ja, durch diese Bloatware. Was ist der Hintergrund? Beim Kauf des Handys war ja alles okay. Ja. Dann werden halt Apps geupdatet von Google. Ja, das läuft ganz klar. Und die braucht man normalerweise auch, wenn man Google nutzt. Ja, also zum Beispiel, wenn man Maps nutzen will, muss man auch das Update früher oder später ziehen. Ja, und die Programme werden immer größer und immer größer in einem atemberaubenden Tempo. Ja. Ich habe das schon ein paar Mal angeführt, das Gerät ist jetzt gerade mal etwas über ein Jahr alt, Und Google Maps funktioniert nicht mehr. Warum funktioniert es nicht mehr? Weil nicht genug Speicher vorhanden ist. Weil jedes Programm sich dort einlistet, wie verrückt. Und damit meine ich nicht Storage Space, sondern ich meine Hauptspeicher, Ausführungsspeicher. Das Gerät hat nun mal nur 512 Megabyte RAM. Und da braucht Google Maps eben schon ein großer Teil. Wenn jetzt noch andere speicherresistente Programme vorhanden sind, und das sind jede Menge bei Sony, dann hat man eben ein Problem. Das Disablen dieser Programme, das ist alles schon gemacht worden, also wirklich alles disabled worden, was man nicht braucht. Und das ist eigentlich fast alles, was Sony zum Beispiel vorinstalliert. Ja. Bringt es nur teilweise, weil trotzdem immer noch einiges an Speicher verbraucht wird. Also man kann die Updates deinstallieren, kann es dann disablen und trotzdem wird immer noch Speicher verbraucht. Ja. Ein großes Problem also, weil ja auch im Prinzip diese Programme immer ein störender Faktor sind. Ja. Nicht alles kann man übrigens disablen, auch das ist eine Schwierigkeit. Und jetzt kann man sagen, ja klar, das braucht man natürlich zum Betrieb von einem Gerät. Nein, zum Betrieb von einem Gerät braucht man eigentlich nur ein funktionierendes OS, eine Grundlage, ja, und vieles andere, wie zum Beispiel der Musikplayer oder das Video Unlimited, das sich da reinmacht. Video Unlimited ist zum Beispiel sowas, also entweder das Music Unlimited oder Video Unlimited, das kann man nicht disablen, das muss man sich vorstellen, das kann man nicht disablen. Und es wird beim Anfang, am Anfang gestartet, wenn man das Handy einschaltet, ja. Da wird's einfach grotesk bei der vielen Sachen. Deswegen kommt auch der Name Bloatware. Ja, es bläht das ganze System auf und dann bleibt eben auch manchmal gar nicht mal viel Speicher übrig, obwohl die Geräte eigentlich mit genug Speicher kommen. Schöne Sache finde ich für die Verbraucher. Wie gesagt, auch bei uns könnte der Verbraucherschutz da vielleicht mal ein Auge drauf werfen, aber ich denke mal, er wird nicht aktiv werden, solange nicht dagegen jemand klagt. Ist natürlich schwierig, weil man nicht genau die Erfolgschancen hier einschätzen kann. In Korea war es eigentlich gar nicht mehr so abwegig, dass man mit der Klage durchkommt. Denn Korea ist bekannt dafür, dass sie rigoros die Rechte der Verbraucher auch durchsetzt, auch gegen große Multikonzerne. Sehr löblich. Google hat sich noch nicht dazu geäußert, denn möglicherweise sind da auch Google-Applikationen natürlich davon betroffen, zum Beispiel das Google Play Music, ja, oder das Gmail beispielsweise, dass da eben auch diese Applikationen deinstallierbar sind. Und ich finde das eigentlich auch ganz okay. Wenn nun mal jemand Gmail nicht braucht, dann muss es ja auch nicht auf dem Gerät sein. Ja, das gibt einem auch das ein Gefühl von Sicherheit, ja, dass man weiß, okay, hier die App, die ist komplett runden, der Code ist weg. Ja, und das ist schon mal eine gute Sache, finde ich. Ja. So, also wir müssen das jetzt doch beobachten, wie sich das entwickelt, ob das auch für andere Märkte interessant ist und ob es vielleicht auch hier auf anderen Märkten dann Verbraucher gegen die Hersteller klagen. Die Firmen tun sich da keinen Gefallen damit, sowieso. Wenn ich also mal schaue, was hier auf dem Play Store, im Play Store, was dort als für Kommentare sind bei diesen Programmen, die fest installiert sind. Eins davon ist zum Beispiel Ant Plus, ANT Plus, ja. Das ist ein Programm, wo, glaube ich, auch von Sony installiert wird, standardmäßig, ja. Und da wird, ist jede Menge Ein-Stern-Bewertungen, ob das richtig ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, aber die Leute sind entsetzt, ja. Was soll das? Go away, ja, heißt das, ne? What the fuck? Ja, und so weiter. Die Firmen werden richtig, da wird man richtig sauer. Nicht nur die App-Anbieter. Diese App gibt's nämlich auch eben separat zum Download. Ja, dann werden die App-Bewertungen ziemlich stark heruntergezogen. Also eigentlich müssten die Entwickler gar nicht mehr so erfreut sein, wenn eine Firma sich entschließt, das als Bloatware, also als Standard-App fest reinzubauen, ohne dass man die installieren kann. Ja. Als einfaches Beispiel zum Beispiel schreibt hier Don Sim, What the fuck are you doing in my phone? I did not install this apps. How the hell did you invade my phone? Get the fuck out of my phone. Ja, genau. Die Leute verstehen nicht, ja, wie das Programm draufkommt. Aber viele vermuten auch, dass das illegal drauf gemacht wurde von der Firma, ja. Dass irgendwie diese Firma, der App-Anbieter das quasi eingeschleust hat, oder auch, dass es Malware ist und so weiter und so weiter. Ja, und wenn man OnePlus braucht nur 384 Kilobyte, also das ist nicht viel, aber es gibt halt andere Software, ja, wo das eben so ist, und also man merkt, die Verbraucher sind ziemlich verunsichert, zu Recht, und man sollte einfach, wenn man da etwas nicht haben will, soll man es entfernen lassen können. Fertig. Microsoft hat ja ein bisschen im Desktop-Bereich auch schon mal müssen hier was lernen, denn auch die sind mal verklagt worden und mussten dann dafür sorgen, dass bestimmte Teile von Windows auch deinstallierbar waren, und die hatten da auch müssen eine heftige Strafe dafür zahlen. Gut, so viel zu der Plotware. Nachher, wie gesagt, beim Community-Teil komme ich nochmal dazu. Deswegen spare ich mir jetzt weitere Ausführungen. In den News. Samsung Galaxy S5. Ja, genau. Die ersten Gerüchte, jetzt geht's los. Ich hab's ja gesagt schon. Ja, jetzt geht's rund. Jetzt wird's wahrscheinlich hier so lange, bis das Handy rauskommt. Ja, werden Berichte über Berichte kommen. Ich kann natürlich und will natürlich auch nicht alles von diesen Gerüchten berichten wegtun, ja, und noch nichts darüber sagen, bis es dann auf einmal da ist. Nein, aber eine Sache war ja immer wieder in den Medien, dass das Galaxy S5 eine Iris-Authentifikation hat. Das heißt, dass man das Handy mit dem Auge freischalten kann. Samsung hat jetzt klar gemacht, dass es das S5 also keine Iris Freischaltung hat, sondern es wird ein Fingerabdruckscanner geben. Jetzt fangen die auch noch damit an. Ja. Also ich hoffe, der Sensor ist irgendwo platziert, wo man nicht immer draufdrücken muss, denn also mir ist da nicht wohl dabei, ich will den hardwaremäßig deaktivieren, ja. Das ist natürlich so nicht einfach möglich. Im Endeffekt wird es dann darauf hinauslassen, dass ich mir kein Handy kaufe mit Fingerabdruckscanner. Ja, ganz genau. Aber auf jeden Fall ist es so, dass hier dieser Augenscanner, dieser Iris-Based Authentication Service nicht kommt. Ja, Samsung hat da wohl noch Probleme gehabt bei der Entwicklung dieses Gerät, obwohl dieses Ding, obwohl es da, obwohl die ja da eigentlich auch Erfahrung haben, die haben schon sowas im Angebot, soweit ich das weiß, für andere Bereiche. Gut, wir wissen natürlich, was machbar ist, was richtig funktioniert und was nicht. Kann man schon vorstellen, dass da bei bestimmten Lichtverhältnissen eben das gar nicht möglich ist, was freizuschalten. Ja, da müsste wieder eine LED drauf gemacht werden. Jetzt halten sich das Ding, die LED vor das Auge, wird hart geblendet. LED-Licht ist nicht ganz so ohne, wenn man es direkt ans Auge hält. Ja, und ja, vielleicht ist das auch ein Grund, hier Vorsorge gegen Gerichtsverfahren, ja. oder was weiß ich. Also auf jeden Fall, die werden ja Gründe haben, und deswegen kommt das Ding hier mit Fingerabdruckscanner, so wie das aussieht. Und ich hoffe, dass ja auch da keiner drin ist. Ich weiß, da gibt's auch eine Diskussion drüber, aber sind wir ehrlich, dieses Freischalten mit dem Finger ist genauso ein Gimmick wie das Freischalten mit dem Gesicht. Ja, dieses Face Unlock, das ist nett, ja, aber das ist genauso unsicher und ja, ist eine Spielerei, genauso wie mit dem Fingerabdruckscanner, ja. Der Fingerabdruckscanner wurde ja schon innerhalb von kürzester Zeit überlistet, ja, das ist überhaupt nichts. Also das iPhone kann man auch mit einer Wurst freischalten, ja, wenn es sein muss. ist nichts, was man haben muss. Von daher ist eben noch bedenklich, was das Ganze dann auch soll im Hinblick auf die Datensicherheit. Mit der ist übrigens nicht ganz so weit her. Ja, komme ich auch gleich noch dazu, diese Woche. Ja, ist schon gar nicht so ohne. Aber zunächst mal könnte es für die Root-Fans Probleme geben bei Android 4.5. Denn offenbar haben hier Entwickler auf die Liste der möglichen Implementationen für Android 4.5 etwas gesetzt, wo mit der Abfolge, mit der Technik des Routens kollidiert und damit das Routen in dem Sinne, wie man es bisher gemacht hat, so nicht mehr geht. Es wäre möglich, das dann anders zu machen, aber zuerst mal wären alle Root-Tools funktionslos. Ja. Ob das letztendlich da auch wirklich so umgesetzt wird, muss man abwarten, denn diese Liste ist noch veränderbar. Das heißt, diese Punkte könnten auch wieder verschwinden, aber vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn hier die entsprechenden Leute, die eben das Root gern weiter hätten, die Möglichkeit des Telefons routen, vielleicht ein bisschen auf die Pauke hauen, ja, und sich bemerkbar machen, dass sie das nicht wollen, weil wenn diese Funktionen durchkommen, man weiß ja nicht, was da noch für Funktionen hinzugefügt werden dann letztendlich auf der Liste. Und möglicherweise wird dann auch noch die andere Möglichkeit, sage ich mal, gestrichen und ruckzuck kann man auf einmal ein Android-Gerät nicht mehr routen. Jedenfalls nicht mehr so in dem Sinne, wie es jetzt läuft. Und ich glaube zwar nicht, also bei dem glaube ich jetzt zwar nicht, dass es Absicht war. Ja, es geht darum, dass man eben keine Dateien mehr ausführen kann, die auf der Data-Partition bei Android und so funktionieren eben die meisten Root-Tools oder alle Root-Tools und das ist eben ein Problem. Ja. Okay, also da vielleicht die Leute bemerkbar machen schon, könnte es vielleicht sein, dass ab Android 4.5 gar kein Routen mehr möglich ist. Ja. Mache ich jetzt die Pferde ohne die Scheu? Vielleicht, aber Vorsicht ist angebracht. Ja, man sollte immer aufpassen. Ja, wenn man zu still bleibt hier, dann denken die vielleicht, naja, das ist ja alles schon okay, das tut ja eh niemand routen oder die sind damit einverstanden, nutzen es trotzdem noch. Ja. Würdet ihr ein Android-Gerät nochmal kaufen, wenn es gar nicht mehr zu routen wäre? Weil das war ja immer auch ein großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz, ja, dass es hier bei Android eben viel leichter geht, das Telefon freizuschalten und damit dann alles Mögliche anzustellen, auch wenn ich da sicherheitstechnisch nicht begeistert bin davon, aber dass man eben die Möglichkeit hat, das zu tun. Und würde das eure Kaufentscheidung beeinflussen? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ja. Dann eine neue UI ist aufgetaucht. Ich habe eben schon mal mit dem Sony und Bloatware und so weiter gesprochen und angesprochen. Und jetzt heißt es hier, das Sony Xperia Z2 Sirius. Beziehungsweise nein, Z2 mit der Sirius UI. Ja. Sieht schön aus, muss ich sagen, gefällt mir. Ja, auch hier der Trend, genau wie bei der voraussichtlich neuen Samsung UI. Ja. Simpler und sieht ja im Prinzip fast aus wie Stock Android 4.4. Ja. Langsam nähern sich die an. Ja, das, was ich auch schon letztes Jahr, sag ich mal, jetzt großspurig prophezeit habe, ja, habe ich schon so herbe Kritik einstecken. Aber mittlerweile geht der Trend ganz klar optisch Richtung Stock Android. Dennoch ist hier die Frage, was wird hier wieder als Bloatware installiert? Dann stehe ich schon mal Walkman, Album, Movies, ja, PlayStation Network, ja. Da werden sich bestimmt einige Leute freuen, bestimmt auch die Leute, die überhaupt nichts mit einer PlayStation zu tun haben, ja, und finden dann dieses Symbol drauf. Ja, ich will doch nur ein Telefon. Ja, was soll ich denn damit? Ist auch so eine Geschichte. Ja. Gut, das Z2 soll dann auch mit Snapdragon 800 und 3 GB RAM kommen. Ja, da wird es am Anfang natürlich wieder nicht so auffallen mit der Bloatware, klar, aber Bloatware bleibt Bloatware. Ich bin da auch mal gespannt drauf. Ja. Aber diese UI, die ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Ich würde gern noch mehr sehen davon. Ich hoffe, da kommt auch noch mehr rein davon. Aber im Moment, ja, ist das so ein bisschen schwach. Ja. Ihr werdet sicherlich nicht das letzte Mal davon gehört haben. Ja, Nexus 8 Tablet. Das wurde ja schon öfters orakelt, ja, weil es mal auf so einem Bild im Play Store zu sehen war, ja, oder ein Gerät, wo man vermutet hat, ja, das ist das 8 Zoll, das 8 Zoll Nexus, ja. Ob das jetzt wirklich ein 8 Zoll Nexus übrigens sein wird, das weiß man nicht 100%. Es könnte auch einfach nur der Nachfolger von einem Nexus 7 sein. Wer weiß, ja. Das ist ja auch nicht hundertprozentig gesichert, dass die Zahlen was mit der Bildschirmgröße zu tun haben. Ja, schon wie das Nexus 6, ja, das neue Telefon müsste dann ja 6 Zoll haben. Ja, ich meine, ich bin dafür, aber es gibt halt auch Leute, die würden das nicht unbedingt dann als positiv sehen. Ja. Irgendwann sind wir bei Nexus 20, dann haben wir ein 20 Zoll Handy-Display. Geht ja nicht. Also, deswegen. Wir wissen es nicht, ja. Aber auf jeden Fall soll ein neues Nexus-Tablet, vermutlich eben dieses Nexus 8, Mitte 2014 erscheinen. Das wäre der logische das logische Erscheinungsdatum. Ja. Und so sieht's wohl auch aus. Aber es hat was. Schon fast was Esoterisches an sich, ja, mit dieser Nexus 8, mit diesen Nexus 8 Gerüchten, ja, totgesagt und dann jetzt wieder das Wiedererscheinen, ja. Mal sehen. Mitte 2014 würden wir es dann erfahren, ja, Mitte des Jahres. VPN durch Schadsoftware umgehbar. Das habe ich gelesen heute. Und da musste ich mal wieder denken, es ist schon ein ernstes Problem, aber ich weiß nicht, ob das Problem jetzt unbedingt Android-spezifisch ist. Ja. Vielleicht so halb. Das Problem ist, dass Apps wohl hier VPN-Verbindungen umgehen können und dann Daten quasi unsicher an einen Server schicken können. Ja. Und das wiederum bedeuten, dass man sich hier auf eine falsche Sicherheit verlassen würde. Man wählt aus, über eine VPN-Verbindung ins Netz zu gehen, aber in Wirklichkeit läuft es nicht über VPN, sondern ist offen, ja, eventuell auch nicht verschlüsselt. Und dabei ist, naja, gut, ne? Es soll übrigens hier, die Verschlüsselung soll übrigens nicht geknackt werden, wenn also SSL-Verschlüsselung, TLS-Verschlüsselung benutzt wird, soll das weiterhin verschlüsselt übertragen werden, aber eben nicht über die VPN-Verbindung. Von daher ist das natürlich ein Problem. Erstmal, wo liegt das Problem genau? Da tut sich nämlich der gute Ben Gurion, ja, nicht so groß drüber äußern. Ist es ein Problem, das überhaupt gelöst werden kann? Denn schließlich könnte jede App generell Internetverbindungen aufbauen. Zweitens, wo müsste bei Android angesetzt werden, ja, um das zu verhindern? Ist es also ein Bug oder ist es eben nur ein, ja, sag ich mal, ein Konstrukt, ein Workaround um die VPN-Verbindung herum? Letzteres wäre nur schwer zu patchen, ohne weiter ja, Apps einzuschränken. Ja. Da müsste man mal gucken, wie das zusammenhängt. Ja, ich denke, Google wird da sicherlich da auch was tun. Aber als Info noch, Ben Gurion ist bekannt geworden durch die Enthüllung auf dieser Samsung Knox-Plattform, dass man da also auch eine schwere Sicherheitslücke gefunden hat. Ja. Aber wie sich dann später herausgestellt hat, war das eben kein Problem von der Samsung Knox-Plattform, sondern einfach eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke, ja, die unabhängig von der Plattform gemacht werden konnte und somit auch mit der Plattform nicht verhindert werden kann. Ja. Das ist eben auch ein Problem. Und wo liegt jetzt hier dieses VPN-Problem? Ich denke, da werden sich jetzt die Experten zusammensetzen. Auf jeden Fall gut, dass man das mal im Auge behält. Wer also sich 100% auf eine VPN-Verbindung über das Handy verlässt, bitte das jetzt im Auge behalten. Ja, möglicherweise, ja, gibt es da Wege für die App, das um die VPN-Verbindung herum zu kommunizieren, die Daten. Ja, Vorsicht. Ja, dann kam noch etwas mit dem Chrome-Browser. Wenn ich den Artikel so richtig verstehe, obwohl er bei Android Central ist, ja, geht er wohl auf die Desktop-Version ein. Ja, aber dennoch ist da die Frage oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dies auch auf Android passieren kann mit Chrome. Da muss man aufpassen. Auch das ist ein Problem, das nicht generell ist, wo man sagt, ja, Chrome ist unsicher. Na, nee, nee, so einfach geht das nicht, sondern es ist einfach eine Funktion, bei der man dann, wenn man weiterdenkt, darauf kommt, hoppla, da ist eine Möglichkeit für Webseiten, ja, etwas zu tricksen. Und zwar geht es da darum, dass man abgehört werden kann, beziehungsweise dass man diese Voice-Funktion, ja, wo auch Chrome, ja, vom Mikrofon das die Stimme aufzeichnet und analysiert. Ja. Hier sind ja Webseiten jetzt in der Lage, das zu tun quasi. Ja. Und damit kann eben das Mikrofon im Browser aktiviert werden. Wird jetzt so eine Seite aufgerufen und im Hintergrund wird ein unsichtbares Pop-up geöffnet, was übrigens mir schon öfters passiert ist. Ja, und das, obwohl ich Pop-ups ausgeschaltet habe, wie es hier im Android Central-Artikel empfohlen wird, dass dann auf einmal im Hintergrund noch so ein kleines Fenster zu sehen war. Hoppla. Ja, das habe ich erst seit ich NoScript benutze nicht mehr. Und wenn das passiert, dann kann nämlich im Hintergrund dieses Pop-up-Fenster weiterhin ungehindert dem Mikrofon lauschen. Und obwohl man schon das normale Tab beispielsweise geschlossen hat und man sich schon wieder in Sicherheit wähnt, wird hinten dran noch weiter kräftig gelauscht. Naja, genau. Ist ziemlich gruselig, würde ich mal sagen, ja. Da könnte sich der eine oder andere Hacker doch einen Spaß draus machen. Ja, weiß man ja schon, da in den USA war ja mal vor einigen Monaten ein Skandal, bei dem die Webcams und Mikrofone von College-Studentinnen auf dem Campus aktiviert wurden. Ja, und derjenige hat sich dann ja schöne Aufnahmenarchiv zugelegt. Zum Glück wurde er geschnappt. Aber da konnte man dann doch sehen, ja, dass Webcams und Mikrofone aktiviert werden können, wenn man nicht aufpasst. Dort auf der Uni hat es jetzt dazu geführt, dass die Kameras oben von den Studenten zugeklebt wurden mit und durchsichtigem Klebeband für das Mikrofon allerdings, ja, da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Da gibt es höchstens eine Abdämpfung, wenn man da was drüber klebt. So einfach ist es nun mal nicht. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall hier, meiner Meinung nach, ist da die Warnung richtig gewesen hier. Man muss aufpassen, wenn man irgendeiner Seite den gewährt, dass die Seite, also das Mikrofon auf der Seite benutzen darf, da muss man dann genau aufpassen, dass nicht noch ein Tab im Hintergrund aufgeht, ja, und das dann bestehen bleibt. Ja. Wie gesagt, der Artikel selbst bezieht sich wohl auf den Desktop Chrome Browser, aber auf dem Mobilbereich wäre ich da dann, gerade im Mobilbereich wäre ich da sehr, sehr vorsichtig damit. Samsung erhält ein Patent für Smartphones ohne Knöpfe, für ein komplett knopfloses Design. Endlich mal, ja. Knopflos, das müsste ja dann auch bedeuten, endlich mal keine laut-leiser Knöpfe mehr, wo man immer aus Versehen wieder mal drankommt, ja, und keinen Ein-Ausschalter mehr, ja. Bin ich mal gespannt, wie die das gelöst haben mit Sensortasten vielleicht, also mit einer Seite, ja, die eben auch so wie das Display kapazitiv empfindlich ist, ja, wer weiß, und dann da eben das Telefon mit zu steuern ist, dann hoffe ich aber auch, dass es dann nicht aus Versehen angeht, als das darf es natürlich nicht tun. Auf jeden Fall ist es schon mal geschützt worden jetzt von Samsung und man vermutet natürlich, dass diese Funktionen dann oder dieses Patent genutzt wird im Galaxy S5 oder Galaxy Note 4. Aber ehrlich gesagt, das glaube ich nicht, dass das hier auf diesem Flaggschiff genutzt wird, weil ich noch nicht weiß und Samsung sicherlich auch nicht, wie die Leute auf ein komplett knopfloses Telefon reagieren. Ja, ich denke, dann würde Samsung sicherlich zuerst mal ein Modell herausbringen, das jetzt nicht das Hauptmodell ersetzen wird. Ja, man will sich ja nicht hier auf einmal einen Flop einhandeln, ne? Das wäre Katastrophe. Dennoch, ja, die Gerüchte gehen um, dass es sowas ist, ja, dass es sowas wird. Übrigens wird das S5 erwartet auf dem Mobile World Congress 2014, ja, nächsten Monat also schon, ja, zumindest mal vorgestellt. Natürlich nicht, bis es jetzt gekauft wird. Allerdings auch hier wird gemunkelt, vielleicht im März sogar. Also so lang her ist es gar nicht mehr mit dem S5. Von daher hat mich das auch mit der Liste da gewundert, beziehungsweise mit der Ankündigung, dass da jetzt kein Iris-Scanner drin ist, stattdessen ein Fingerabdruckscanner, so kurzfristig da, entweder haben die Gerüchte wirklich überhaupt nicht gestimmt, ja, und es war frei erfunden, oder man hatte wirklich kurzfristig noch was geändert. Ja, sehr seltsam. Ja, gut. Weiter geht's. Was haben wir noch? Ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, genial, wow. Ich habe ja das Original Deus Ex, dieser Shooter, gern gespielt. Das war wirklich einer der faszinierendsten Shooter mit einer tollen Story. Ja. Deus Ex, jetzt The Fall, gibt's ab sofort im Play Store für Android-Geräte und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Square Enix vertreibt ja jetzt diese Software. Ich glaube, das war früher anders da mit dem Original Deus Ex. Und hier auch interessant, was daraus gemacht wird. 5,99 kostet es Euro, ja. Und man braucht Platz. Also man braucht richtig Platz, ja. 713 Megabyte groß ist das Teil. Bei der Grafik, die man hier in den Screenshots sieht, ist es nicht sehr verwunderlich. Trotzdem muss ich eine Warnung rausgeben, ja. Es ist ein 3D-Shooter. Und wenn ihr kein Gerät habt, speziell mit einem tollen Controller, ja, und das Spiel damit kompatibel ist, könnt ihr euch auch ein bisschen auf Frust einstellen. Also meine Sache ist nicht 3D-Shooter auf dem Phone oder auf dem Tablet zu spielen. Ich habe das mal probiert, also da hatte ich Angst, dass dann das Telefon an die Wand fliegt. Also für mich ist es absolut unmöglich. Deswegen habe ich mir es leider auch nicht gekauft. Deswegen kann es auch nicht App der Woche werden. Aber wenn ihr euch die Grafik ansieht, da könnte man sich das Klatschen als Grafikdemo installieren. Ne? Gut, also Deus Ex The Fall, jetzt im Play Store vorhanden für alle Fans des Genres. Ja, Chromecast. 2014 soll Chromecast die Welt erobern. Ja, das heißt, dass es dann in mehr Ländern verfügbar sein wird. Aber sind wir mal ehrlich, ist das jetzt noch genug? Ist das nicht schon zu spät? Mittlerweile gibt's einen Haufen Lösungen von anderen Anbietern. Ja, ich sag nur Allcast, noch gar nicht Chromecast kompatibel, weil Google sich weigert, ja, die haben die API noch nicht offen gemacht. Ich weiß warum, ja, oder man kann es zumindest vermuten, warum, ja, wegen den Filmfirmen offenbar. Sonst wäre das Chromecast dasselbe Schicksal ereilt wie Google TV, dann wäre es nämlich einfach gesperrt worden von den Webseiten und das war's dann damit, dann kann man nichts mehr mit anfangen. Und nur hilft es nichts. Allcast funktioniert. Ja, Allcast funktioniert. Ist halt noch unterm Radar, ja, von den vielen Firmen offenbar. Und deswegen gibt's da weniger Probleme, aber es ist auch es ist auch nicht ganz vergleichbar. Es kann auch wesentlich mehr, dieses Allcast. Chromecast hingegen ist halt wegen der einfachen Benutzung, ja, sehr sehr beliebt, sag ich mal, in den USA. Ja, und natürlich durch den Preisen. Das ist eigentlich das einzige Problem noch mit den anderen Anbietern. Ja. Es gibt etliche Sticks, Miracast-Sticks, Allcast-kompatible Sticks und so weiter und so weiter. Noch und nöcher, die das alles können und noch viel mehr können. Ja, aber der Preis ist halt nicht der gleiche. Ja. Das ist es, das ist der Knackpunkt. Und ich finde aber trotzdem, dass es genau wie bei dem Google Music zu spät kam. Ja, es tut mir leid. Ich habe, wenn ich jetzt einen Chromecast hole, kann ich eigentlich nur noch Videos damit angucken. Ja? Und das wird sich vielleicht auch bald ändern, weil zum Beispiel eben jetzt bei Deezer bin. Ja, ich habe mich für Deezer entschieden, weil ich da viel früher diesen Musikdienst haben kann, hat übrigens noch ein paar Vorteile, mehr Musik und so weiter, ich habe schon ein paar Mal gesagt. Und kein Google Music All Access mehr. Das heißt, ich kann da überhaupt gar nichts mehr von dem Bereich hier anfangen, ja, mit dem Google Music, weil ich kein Google Music mehr benutze. Ja, fertig, Ende Gelände, der Zug ist abgefahren. Und ich denke, das ist wirklich ein großes Problem. Die Leute, die jetzt sich schon nach einer anderen Lösung umgesucht haben, und ich habe ja auch schon die Anfragen hier im Podcast gehabt und auch bearbeitet, da müssen wir mal gucken, in älteren Folgen, ja, wie die Leute dann nach Miracast gefragt haben, ja, und Allcast sehr begrüßt haben, als Alternative eben. Und ob die dann gewillt sind, schon wieder ihr komplettes System zu ändern, ja, und wieder zurück zu Google zu gehen, ja, wegen dem, das ist noch fraglich. Ich mach's nicht. Vor einem halben Jahr hätte ich noch keine Sekunde gezögert, ja, vom Dreivierteljahr hätte ich keine Sekunde gezögert zu sagen, ja, Chromecast, ja klar, her damit. Ja, als es rauskam in den USA, ja, ich wollte das Ding unbedingt haben. Unbedingt haben. Ich war stinkesauer, dass es nicht in Deutschland gab, ja. Weil ich meine ganzen Dienste bei Google hatte, ja. Aber dadurch, dass eben alles hier sich verzögert so lang, habe ich eben mit den Diensten gewechselt und jetzt macht mich das nicht mehr an, weil ich gar nichts mehr damit anfangen kann, großartig. Außer ich wechsle wieder komplett zurück und das ist mir zu viel Stress. Das mache ich nicht, ja. Und da muss auch Google Music All Access um einiges besser werden, ja. Die paar Songs, die da drin sind, nee, lass mal stecken, ne. Jo, okay. Also, auf jeden Fall, Chromecast soll dann jetzt 2014 hier einschlagen, groß in andere Länder und, mal abwarten, wie sich das dann entwickelt. Ich werde, glaube ich, dann auch schon eine andere Lösung haben, wobei ich momentan, ehrlich gesagt, das auch nicht unbedingt so benötige. Ich steck einfach meinen Laptop an TV, ja, das ist keine große Sache, da schließe ich ein HDMI-Kabel an und das war's dann. Und dann kann ich alles machen, da kann ich mir sogar Oxiora-Videos angucken oder WebM-Videos ohne Konversion, einfach direkt, ohne Probleme. Gut, ein Jahr kostenlos PlayStation Plus mit Xperia Z1S, das unterstreicht das, was ich letzten Podcast schon gesagt habe. Das Xperia Z1S wird wahrscheinlich das PlayStation Phone, ja. Denn jetzt bekommen alle die zwischen 13. Januar und irgendwann was? Ah ja, und bis 12. Februar das Telefon bestellt haben, ja, die Leute bekommen ein Jahr kostenlos PlayStation Plus Service mit dazu, ja. Wenn nicht weiß, was es ist, PlayStation Plus ist ein Dienst, bei dem man PlayStation 3 und PlayStation 4 Spiele und auch PS Vita Spiele, auch PSP, dann vergünstigt herunterladen kann, und es gibt immer auch noch in regelmäßigen Abständen sehr viele kostenlose Premium Games, also keine kleinen Minigames oder sowas, sondern zum Beispiel vor kurzem war der dritte Teil von Uncharted komplett drauf, 1,8 Gigabyte waren es, glaube ich, groß, der Download, ja, kostenlos für PlayStation Plus Mitglieder. Und da wechseln also immer die Sachen. Wer das einmal runtergeladen hat, kann es für immer benutzen, nur man kann es eben nur im bestimmten Zeitfenster herunterladen. Und wenn das jetzt hier mit dabei ist, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass das Telefon ist, das zusammen mit der PlayStation 4 vermarktet wird. Denn es gibt ja auch diesen Second Screen, ja, darf man nicht vergessen, wo man eben ein Android-Gerät benutzen kann als zweiter Bildschirm für die PS4. Bisher wird es zwar noch nicht ganz so häufig genutzt, aber immerhin. Und deswegen kann man sich da also gefasst machen, dass da auf jeden Fall was passieren wird in der Richtung mit dem Z1S. Gut, dann Cyanogen, ja, wirbt einen Entwickler ab vom Android Open Kang Projekt, ja, also dieses AOKP, nicht zu verwechseln mit AOSP, ja, AOKP, das ist ein ROM auch, ja, ein anderes ROM, eigentlich eine Konkurrenz zu der Cyanogen Mod, ja, und da wurde jetzt dieser Entwickler von denen abgeworben, und der fängt jetzt hier bei Cyanogen an, ja. Roman Birk heißt da, aber ich meine, ist das jetzt böse? Ich weiß nicht. Vielleicht bedenklich, weil ich mag jetzt nicht unbedingt den Gedanken, dass es jetzt nur noch ein Custom ROM gibt, weil dann ist es auch kein Custom ROM mehr im Prinzip, ja, sondern auch nur noch ein anderes ROM, ja, auch nur noch ein Fork. Und ja, Cyanogen ist ja jetzt auch, sagen wir mal, kommerziell, wenn man so will. Soll absolut nicht negativ sein, ja, kann eigentlich nur positiv sein für die Verbraucher. Aber dennoch bin ich immer vorsichtig, wenn so andere hier ja, aufgegriffen werden. Ja, und am Schluss haben wir dann vielleicht noch zwei Custom-ROMs oder so. Nicht ganz toll. Für Roman Birk wird es sicherlich, oder Berg, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, wird es auf jeden Fall interessant sein und gut sein. Ja, man kann ihm, glaube ich, auch gratulieren, denn das bedeutet, dass er jetzt auch Geld verdient, ja, für seine Arbeit, und das kann man ja auch sicherlich wünschen. Ja, und wer sein Hobby zu Geld macht, ich glaube, der kann immer glücklich sein drüber. LG ist sicherlich auch glücklich über die Zahlen, die sie geschrieben haben. Ja, im Quartal 4 2013 ging es nach oben. Der Mobilbereich ist über 29% gestiegen gegenüber dem Quartal 2012. Das ist ein riesiges Plus für die Firma, und das dürfte die auch sehr, sehr freuen. Da bin ich ganz sicher. Natürlich freut's die. Auch sonst geht's LG recht gut. Ja, da kann man also nicht sagen. Ja, 3,38 Milliarden Dollar hat alleine die Mobile Division umgesetzt. Und das heißt jede Menge Schotter. Ja. LG hat natürlich noch viele, viele andere Produkte im Sortiment. Ich habe es schon mal angesprochen, von der Waschmaschine bis zum Brotbackautomat, ja, alles drin. Von daher ist es ein Riesen-Multiunternehmen. Und dennoch ist hier der Mobilbereich ein herausragendes Stück, ja, wenn man hier sieht, wie stark dieser Umsatz da gestiegen ist. Und zugeschrieben wird diese hohen Steigerungen übrigens dem Nexus 5 und dem G2. Ja, also LG G2 und dem Nexus 5. Und vor allem bei dem Nexus 5 ist es ja auch durchaus nachzuvollziehen. Ja, sicherlich hat auch das Nexus 4 da schon die Vorreiterrolle gespielt, ja. Und da muss man auch sagen, dass weltweit die Verkaufszahlen von Nexus 5 und Nexus 4 doch recht gut sind. Ja, viel, viel besser als die Skeptiker da gesagt haben, die, ja, das ist ja nur ein Entwicklerphone von Google. Nein, das ist schon längst ein Konsumentengerät, ja, ein Consumerphone. Das haben die Zahlen eindrucksvoll demonstriert. Und LG fährt damit ganz gut. Mal sehen, wie es aussieht, wenn nächstes Jahr das neue Nexus vielleicht nicht mehr von LG kommt, ja, wie es dann aussieht mit den Umsatzzahlen. Da hat, glaube ich, LG auch schon Angst davor, ja, und frei nach einem berühmten Fußballer, ja, oder Trainer, ja, vor den Umsatzzahlen ist oder nach den Umsatzzahlen ist vor den Umsatzzahlen, ja, denn geschont werden die nicht. Ja, dann noch eine Sache für die Battlefield 4 Zocker unter euch, die sich tierisch ärgern über die furchtbare App, die es dafür gibt. Die Android-App, die strotzt nur so vor Fehler übrigens, ja. Das Battle-Lock läuft also nicht ganz so stabil. Es gibt ja noch eine andere App dafür, und zwar ist es der Battlefield 4 Commander. Den gibt es nur für Tablets, leider nur für Tablets. Das heißt, für Leute, die ein Tablet haben, das nicht als Tablet eingestuft wurde, zum Beispiel das Galaxy Tab, die gucken natürlich in die Röhre. Außerdem funktioniert es auch bei weitem nicht mit allen Tabs, sondern nur mit wenigen. Da hat man wieder, könnte fast meinen, da wäre Rockstar am Werke gewesen, ja. Leute, die, also, ne? Es gibt schon Programme, die eindeutig demonstrieren, dass man eine App auch so machen kann, dass es so gut wie überall läuft. Aber naja, okay, lassen wir das. Aber es geht hier jetzt um das Battlelog. Ja. Und da habe ich zwar auch schon Apps gesehen von Fremdanbietern, ja, aber ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ja, bei sowas, denn der hat dann die Zugangsdaten. Ist nicht so hundertprozentig okay, finde ich. Aber eine erfreuliche Nachricht ist, die Battlefield 4 Webseite vom Battlelog, m.battlelog.com, ist sogar super auf dem Android-Gerät. Ich habe das hier auf dem Nexus 4 probiert und ich muss sagen, wow, die sieht aus wie eine normale App, ja, richtig schön im Android-Design, ja, oben mit links oben wie nennt man das, Hamburger-Menü, ja, ich weiß gar nicht, woher der Name kommt. Und so kann man das also richtig schön benutzen, dieses Battlelog, wo man seine Statistiken sehen kann, überprüfen kann, ja, auch Ausrüstung schon verändern, ja, Battle Packs öffnen, Ausrüstung verändern, ja, um dann eben direkt in den Kampf einzusteigen, was ich übrigens hier nach dem Podcast auch gleich mache, ja. Und von daher braucht man das also nicht. m.battlelog.com und ihr habt eigentlich eine ziemlich gute Web-App. Läuft auf dem Lightning-Browser, jedenfalls einwandfrei. Mit Firefox habe ich es jetzt noch nicht probiert, aber Lightning benutzt das WebKit. Und ich denke, deswegen wird es auch mit dem Standard-Android-Browser beziehungsweise mit Chrome hier keine Probleme damit geben. Und schaut es euch mal an. Braucht natürlich einen Battlelog-Account, klar, ne, von Origin, logisch. So, dann komme ich mal zu den Community-Geschichten. Da war ein Thema, das ist auch besonders interessant. Eigentlich mehrere Themen, aber eins hier, das Ingress. Ja, der Fernand schreibt, hat sich hier in der Handcast schon wer von Ingress infizieren lassen. Rio, du bist ja doch ein Geocacher, das liegt doch auf der Hand. Ja, Fernand, das stimmt. Ich bin Geocacher, leidenschaftlicher Geocacher. Umso mehr, muss ich sagen, gefällt mir Ingress überhaupt nicht. Ich kann mich überhaupt nicht dafür begeistern, weil es hier keinen, auch nicht nur den Ansatz eines Reizes gibt, wie es beim Geocaching vorhanden ist. Ja. Ich glaube, jeder, der Ingress spielt, sollte mal Geocaching machen. Und dann wird er vielleicht sehen, was ich meine. Bei Ingress gibt es mehrere Probleme, finde ich. Das Balancing ist zum Beispiel ein großes Problem. Ja, hier werden große Gebiete einfach so beherrscht, ja, dass man überhaupt keine Chance hat als neuer Spieler. Es sei denn, man schließt sich mit irgendwelchen anderen zusammen und kämpft dann in der Gruppe. Ja, virtuelle Sachen in Umgebung, wo einfach nichts vorhanden ist. Ja. Ich kann dem nichts abgewinnen, leider muss ich sagen. Ich kann aber verstehen, dass es viele Leute fasziniert. Ja. Vor allem, wenn man dann eben so Anschluss an so eine große Gruppe gefunden hat, dann macht es auch Spaß, weil man dann hier die Regionen hier uneingeschränkt beherrscht. Aber ich sehe mich einfach nicht stundenlang rumfahren, um Energie zu sammeln, um dann ein Terminal zu hacken, virtuelles, ja. Irgendwo und gewaltig eins auf die Mütze zu kriegen, weil das Portal unmöglich ist, ja, ranzukommen. Vor allem, wenn man in einem Gebiet wohnt, wo alle auf einer Seite stehen. Ja, das ist einfach nicht schön. Da hat ich habe gedacht, bevor es aus der Beta rausgeht, dass da Google noch deutlich was macht wegen dem Balancing. Ja, ist ja immer ein großes Problem bei allen Multiplayer-Spielen, das Balancing. Da können WoW-Spieler ein Lied davon singen, wobei das mit Abstand so schlimm ist wie also bei WoW wie bei Ingress. Ja, also unglaublich ist das. Ja. Zu vergleichen mit einem epischen WoW-Spieler, der absolut unbesiegbar ist, ja, und es ist unglaublich. Bei dem man damit 100 Leute anrücken muss, um den einen Charakter zu besiegen. Ja. Das ist vielleicht das sind vielleicht Endgegner in den Instanzen, aber keine Charaktere. Und hier hat man es dann mit Menschen zu tun. Und da kommt halt der große Frust auf, dass man eben da keine Chance mehr hat. Also, wie gesagt, beim Geocaching ist das natürlich ganz anders. Da gibt's meistens auch eine richtige, ein physisches Teil zu finden vor Ort. Ja, die Herausforderung besteht darin, das Teil zu finden, beziehungsweise Rätsel erstmal zu lösen. Ja, da kann einem schon mal die kleinen grauen Zellen rauchen, um überhaupt die Koordinaten zu bekommen, um dorthin zu gehen. Ja, aber jeder kann dorthin gehen, normalerweise auch einzeln. Es gibt nur wenige Caches, die man wirklich in der Gruppe machen muss. Ja, kann dorthin gehen, zu jeder Zeit, wann er Lust hat, ja, das machen und findet dann auch noch vor Ort etwas. Ja. Und das ist halt der große Unterschied. Wie gesagt, ich kann mich nicht begeistern, in der Gegend herumzufahren, virtuelle Sachen aufzusammeln und dann zum Portal zu laufen, zu einem virtuellen Portal, das wo nicht zu finden ist, ja, und dort dann mich hinzustellen und versuchen, das Portal dort zu hacken. Geht nicht an mich. Ja. Aber das Konzept ist natürlich schon Geocaching ähnlich, deswegen kann ich die Begeisterung verstehen, aber wie gesagt, Leute, geht mal Geocachen, dann wisst ihr, was geil ist. Vielleicht seht ihr das aber natürlich auch total anders, das ist ja auch Geschmackssache. Gut, dann gibt's noch was zu hören von dem Nokia X, ja, das Projekt Normandy. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Das war ja überall auf allen möglichen Seiten immer wieder, ist das in die Schlagzeilen gekommen, das Nokia mit Android, ja. Ich kann auch da mich nicht ganz so dafür begeistern, weil ich halte es mal auch wie der Cherry Hilton Brand von Android Central.com. Der einfach gesagt hat, wer da Wunder erwartet, der wird schwer enttäuscht sein. Ja, Nokia hat keine Erfahrung mit Android. Die Oberfläche sieht aus wie Windows. Ja, ob da jetzt Android drunter läuft, ist ja eigentlich vollkommen egal. Und Und naja, also auch der Name Projekt Normandie, also der lässt schon nichts Gutes vermuten, ja. Großangriff auf Android. Ja, aber nicht mit der Kacheloberfläche von Windows 8, ja, das geht schon mal gar nicht. Also ich bin sicher, das wird Leute begeistern. Vor allem hier in unseren Breiten ist es ja so, dass Nokia ein riesige Marke mal war und sich die Leute immer noch sehr positiv an Nokia erinnern, ja, und sich nichts lieber wünschen als ein Android-Gerät von Nokia. Aber Leute, ein richtig geniales Android-Gerät von Nokia wird es nicht geben, weil Microsoft, und zu denen gehört Nokia ja jetzt, sich nicht ihr eigenes System kaputt machen lassen will. Was hier meiner Meinung nach probiert wird, deswegen passt auch der Begriff Normandie, Projekt Normandie ganz gut, ja, der Großangriff auf Android, dass man eben Android mit der Oberfläche von Windows 8 infiltriert, und wenn die Leute dann sich hier an die Oberfläche erstmal gewöhnt haben, dann gibt es auch keinen Grund mehr, ein Android-Gerät zu kaufen, prinzipiell. Also für die Leute, die jetzt eben das Handy nur eben benutzen wollen, das ist nun mal eben die Masse, ja. Und die werden dann eben auch früher oder später dann vielleicht auf Windows Phone umsteigen. Ja. Das ist meiner Meinung nach ein Virus, der hier eingesetzt wird, ja, ein Trojaner, um die Leute auf Windows 8 zu bekommen. Ja. Ich weiß, ich tue es natürlich total negativ sehen, ja, total übertrieben, überzogen. Aber ich kann eben dem nichts abgewinnen, weil das mit Android nicht mehr viel zu tun hat. Wie gesagt, ob da jetzt unter der Oberfläche Android läuft oder nicht, das spielt schon da ja, keine Rolle mehr. Ja. Und wie gesagt, Nokia hat keine Erfahrung mit Android. Samsung, HTC, LG, die Firmen haben Erfahrung mit Android. Ja, und zwar ziemlich gute. Weil wir gerade schon von so Ablegern sprechen und von Alternativen, ja, von Android. Ach ja, der Stefan hat übrigens hier mir das geschickt mit dem Projekt Normandy, habe ich fast vergessen zu sagen. Ja, danke, Stefan. Ebenfalls vom Stefan ist ein Hinweis hier auf SailfishOS, dass sich das bald unter Nexus 4, auf dem Nexus 4 betreiben lässt. Wer also auf dem mal neugierig ist auf das SailfishOS, aber dafür zurückscheut, sich das Jolla-Telefon zu holen, das Jolla-Phone für 399 Euro, wobei ich das gar nicht schlecht finde, auch nicht vom Design her. Der kann das auf seinem Nexus 4 mal testen. Ja, dort sollte ich das installieren lassen. Noch klappt es für normale Nutzer nicht, aber es soll bald gehen. Und ich finde es eigentlich auch ganz interessant. Vielleicht auch so ein Vorstoß, ja, die Leute mal so neugierig zu machen auf Selfish OS. Ja. Das da ist umgekehrt, ja, die Hardware wird da dann genutzt, um die Leute aufs OS zu ziehen und nicht das OS genutzt, auf ein anderes OS dann schwenken zu lassen. Ja. Ein Video ist da mit dabei bei dem Link, den der Stefan geschickt hat, wo man sich das mal anschauen kann. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das nicht mal probieren will. Ich habe das halt hier in richtiger produktiver Benutzung. Das bedeutet hier, ich kann da nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mal das Handy und wenn es mal einen Tag nicht funktioniert, dann ist es okay. Deswegen, ich würde es ja schon gern mal nehmen, aber ich glaube, irgendwann hole ich mir so ein Jolla, um das mal zu testen. Aber, tja. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, wer da so ein bisschen mutiger ist, ja, und das Gerät vielleicht mal auch einen Tag, zwei entbehren kann, wenn er es dann sieht, naja, das ist nix, ja. Der kann das vielleicht mal machen, oh, und SailfishOS installieren. Noch geht's nicht, aber ich werde es auf jeden Fall bekannt geben, wenn ich das rauskriege, wenn es funktioniert, werde ich das auf jeden Fall auch natürlich sagen. Ja. Ich halte übrigens SailfishOS für einen von den vielversprechendsten Kandidaten, weil es einfach am besten und am durchdachtesten aussieht, meiner Meinung nach. Ja, und mit der vollen, oder ja, wird, ja, kann man sagen, das behaupten die jedenfalls, vollen Android-App-Kompatibilität, ja, ist das ein Riesenvorteil, halte ich das für den Kandidaten, der am meisten Zeug hat, hier als echte Alternative zu Android sich zu präsentieren. Firefox OS und Ubuntu Touch sind beide sehr, sehr gut, aber die haben eben das Problem, zumindest bei Firefox OS, dass eben native Android-Apps so einfach nicht funktionieren. Und ja, das ist mal wieder das Henne-Ei-Problem. Auf cGeo kann ich nicht verzichten, ja. Tja, so ist das. Tut mir leid. Gut, dann gibt's noch was. Ich glaube, das ist sogar auch. Nein, das ist vom Florian. Der Florian, genau, der schreibt, Samsung-Handys sind nach wie vor die größten Bloatware-Schleudern und hat einen Link zu einem Artikel auf androiduser.de geschickt mit einer schönen Grafik, wo man deutlich sieht, wer hier die größte Bloatware hat. Ja. Und da wird es andersherum gemacht. Wie viel Speicher ist bei dem Telefon noch frei? Ja. Bei 16 GB. Tja, Schande, oh Schande. Ja, gut, ich meine, es gibt natürlich OS-Unterschiede, von daher muss man das auch so sehen. Ja. Und das ist ja auch nicht viel Unterschied. Allerdings ist der Gewinner das Apple iPhone 5C. Von den 16 GB sind 12,6 GB frei. Als nächstes, dreimal dürft ihr raten, das Nexus 5. Ja. Tja, so ist das halt. Keine Bloatware, richtige UI, optimal. 12,28 GB frei von den 16 GB. Also fast gleich auf mit dem iPhone 5C. Das 5S, 12,2 GB, auch wieder ein iPhone. Ne? So, und dann das nächste Android-Gerät mit 11,43 GB ist das Sony Xperia Z1. Ja, von 16 GB 11,43 noch frei. Der BlackBerry Z30 kommt da als nächstes 11,2 GB frei. Dann kommt das HTC One Mini 10,4 GB frei. Und hier ist die Schmerzgrenze also erreicht, muss ich sagen. Ja, mit 10, also die 10 GB, das ist die Schmerzgrenze. Ja, auch das LG G2 hält sich da drin auf. 10 GB, 10,37 GB frei. Und das Samsung Galaxy S4 8,56 GB von 16 GB frei. Also im Prinzip, wenn ihr ein 16 GB Telefon kauft, habt ihr nur ein 8 GB Phone. So, bumm. Das ist der absolute Hammer. Ich finde auch das ist ein Fall für den Verbraucherschutz, meiner Meinung nach. Ja. Und hier muss was getan werden. Und vielleicht gibt ja das Verfahren aus Korea, ne, hier den Anstoß, dass hier der Verbraucherschutz auch mal schaut, weil das ist unmöglich, sowas. Das geht einfach nicht. Ja. 10 GB, das sind 6 GB weg von den Dingen, das ist schon jede Menge. Also, das kenne ich noch anders, ja. Aber gut. Ja, man muss halt auch realistisch bleiben, aber was unter 10 GB ist, vollkommen unmöglich. Und deswegen gibt's nur eine Aussage: Bloatware muss weg. Ganz einfach. Die Bloatware muss weg, es muss deinstalliert werden, es muss so auch so ein Gesetz kommen, wie jetzt in Korea auch vom Gericht bestätigt wird, dass eben, oder eben ein Urteil bei uns, kein Gesetz, sondern ein Urteil bei uns, dass es eben Pflicht sein muss, dass man Bloatware deinstallieren kann. Ja, und das dem Benutzer überlassen muss, ob er denn die super duper Hype über Funktionalität will oder einfach nur den Speicherplatz und die Apps, die er wirklich braucht, drauf haben will. Ja. Gut. Also, danke Florian für den Link. Kam ja genau richtig zu der Sendung heute, ja. Und die ist jetzt auch schon wieder rum, nach der App der Woche. Und das ist bei mir diesmal ein TV-Programm, eine TV-Programm-App. Ja, nichts zum TV-Programm anschauen auf dem Android-Gerät, sondern tatsächlich eine TV-Zeitschrift, ja. Und es wird immer wieder aktuell, denn mein Netzanbieter, bei dem ich bin, der die Programme einspeist, der hat ein Problem. Der hat nämlich hier das EPG ist eine Katastrophe. Ab von den Mainstream-Sendern ist es furchtbar. Die Zeilen stimmen nie. Ja. Und da war natürlich hier die Suche nach einem TV-Programm, nach einer TV-Programm-App angebracht. Bisher habe ich eigentlich immer TV-Spielfilm benutzt. Allerdings hat die ein paar Defizite gehabt, was die ja, was die Übersichtlichkeit anbetrifft, ja, und auch die Größe von der App im Vergleich zu dem, was sie bringt, war eben da nicht optimal. Ja. Jetzt gibt's hier die Klack TV Programm-App, Klack TV. Es dürfte dem einen oder anderen noch noch ein Begriff sein. Da gab es mal nämlich eine Seite, die gibt es übrigens immer noch, klack.de. Mittlerweile ist die aufgekauft worden von, ich weiß nicht, ich glaube, Hört zu. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ne, Gong. Gong. Genau, vom Gong Verlag. Und die war früher mal so, so eine kleine alternative TV-Programm-Webseite. Und die hatte ich da schon vor zig Jahren auf dem Desktop-Gerät schon benutzt gehabt. Und ich freue mich jetzt, dass hier eine gute Android-App dafür zu finden ist. Die Übersichtlichkeit ist wirklich gut. Man kann also die Programme auch so sortieren, dass man seine Hauptsender hat, die dann schön in der Übersicht hat oder auch alle Sender ansehen kann. Das kann man frei wählen. Und damit ist dann der Weg auch geebnet für eine Zeitlinie. Ja, in der Ansicht, die überschaubar ist. Ja. Man kann die Sender sortieren auch, so dass man auch sagen kann, die wichtigsten gleich ganz oben, die weniger wichtigsten ganz unten. Ja. Oder ja, man sortiert sie nach dem Alphabet und dann braucht man nicht lange zu suchen. Ja. Bei der Masse an Kanälen, die ich zum Beispiel hier sehe, die ist die ABC-Sortierung durchaus zu empfehlen, ja. Und man kann natürlich auch noch nach verschiedenen Kriterien suchen, ja, also regionale, dritte Spartensender, ausländische Programme, Pay-TV, Sportsender, Infosender, Musik-TV und so weiter und so weiter. Also da gibt's genug Möglichkeiten, sich da durchzuringen. Die Übersicht oder das Aussehen, das Design auch bei Klack, was dann die einzelnen Sender betrifft, das gefällt mir auch sehr gut. Auch auf größeren Geräten, also auf größeren Bildschirmen, wie hier zum Beispiel mit dem Samsung Galaxy Tab, sieht es sehr, sehr schön aus. Für größere Tablets übrigens gibt es auch eine spezielle Tablet-App von Klack. Also das, was ich hier so sehe, gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ich dann zum Beispiel in die Senderübersicht reingehe, ja, und mir einzelnen Sender aussuche, dann habe ich auch hier gleich schön eingeblendet die einzelnen Sendungen, ja, mit Vorschaubild nebendran, sofern verfügbar ist natürlich. Und somit kann man, sieht es also schon schön aus, ja. Man kann dann die einzelnen Sendungen eben aufrufen. Ja, ich rufe jetzt hier mal Wildes Deutschland auf. Ja, hört sich so, so schlimm an, ist es aber nicht. So, und dann seht ihr ein schönes großes Foto da beispielsweise hier davon drin mit einer wirklich hier mehr als eine ganze Bildschirmseite Beschreibung. Ja, hängt natürlich vom Sender ab, klar. Ne? Also nicht jetzt das Erwarten bei jedem Sender. Ja? Ich habe jetzt hier mal eine ARD-Sendung aufgerufen. Dann wird unten auch gleich ein Link präsentiert, anschließend, ja, oder weitere Folgen und Wiederholungen von derselben Sendung. Und man kann diese Sendung dann auch teilen, dass das anderen Leuten dann eben über zum Beispiel Google Plus zuschicken. Ja. Wenn man dann hier weiter auf den klickt, dann sieht man hier zum Beispiel bei dem Beitrag 14 wirklich hochauflösende Fotos. Ja, wunderbar, gefällt mir äußerst gut. Und das macht doch richtig Spaß, hier dann die Informationen zu den einzelnen Sendungen zu sehen. Also wer Fernsehprogramme denn überhaupt noch schaut, ja, der kann sicherlich mit der Klack TV App Freude haben. So Leute, das war's wieder für heute vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritiken habt, dann nix wie her damit. Google Plus oben Uncast eingeben und schon findet ihr die Uncast Community. Dort läuft alles ab. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die Seite findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Dort findet ihr auch den GBG-Key, um mir eine sichere Mail zu schicken. Nutzt das, Leute. Ja. Das sind eure Daten. Ja. Und die solltet ihr sichern. Die Seite, bitte darauf achten, thenetcast.com mit S hinten, immer die Mehrzahl verwenden. Ja, uncast.thenetcasts.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.